Kapitel 3 Nach Altdorf. Ein paar Tage vergehen. Vater geht jagen und ich spiele mit meinen Geschwistern. Manchmal helfe ich meiner Mutter. Heute scheint die Sonne und es ist nicht kalt. Am Morgen stehe ich früh auf. Die anderen schlafen noch. Ich gehe in den Garten, nehme Vaters Armbrust und schieße ein paar Pfeile ab. Das darf keiner sehen. Meine Eltern sagen, ich bin noch zu klein dafür. Aber ich muss es doch lernen. Ich will ein großer Jäger werden, wie mein Vater. Ich bleibe ein bisschen länger im Garten. Meine Mutter ist aufgestanden, sie steht in der Tür und ruft, Walter! Walter! Wo steckst du denn? Ich bin hier, hinterm Haus. Was machst du denn? Ich spiele. Kommst du bitte mal? Ja, ja, ich komme. Ich warte ein paar Minuten. Ich weiß, sie geht jetzt Wasser holen. Wenn sie aus dem Haus ist, stelle ich die Armbrust wieder an ihren Platz. Auch Vater ist jetzt aufgestanden. Er hat schon seine braune Jacke an. Als die Mutter wieder ins Haus kommt, sagt er zu ihr, Ich muss nach Altdorf. Nach Altdorf? Ja, zu meinem Vater. Ich muss mit ihm sprechen. Er ist zu den Genossen in den Wald gegangen. Die aus Schwyz und Uri waren auch da. Ich will hören, was es Neues gibt. Aber musst du heute gehen? Warum nicht? Fragt er. Das weißt du genau. Wenn du Gessler triffst, gibt es Ärger. Der hasst dich, das weißt du. Er hat Angst vor dir und er hasst dich. Vater lächelt. Wir sollen es nicht sehen, doch er lächelt. Der Gedanke gefällt ihm, dass dieser Gessler Angst vor ihm hat. Wer ist denn dieser Gessler? Frage ich. Das erkläre ich dir heute Abend, antwortet er. Er nimmt die Armbrust und will gehen. Kann ich nicht mitkommen nach Altdorf? Frage ich. Nach Altdorf? Du? Mein Vater sieht mich an. Das kommt nicht in Frage, sagt die Mutter. Du bleibst schön zu Haus. Vater, bitte. Beim letzten Mal hast du es mir versprochen. Nein, Walter, widerspricht meine Mutter. Wir haben nur gesagt... Vater unterbricht sie. Der Junge hat recht, sagt er. Ich habe es ihm versprochen und Versprechen muss man halten. Meine Mutter sagt nichts mehr. Und ich? Ich bin glücklich. Ich gehe mit meinem Vater nach Altdorf. Wir gehen immer zu Fuß. Pferde, das ist etwas für die Herren, sagt mein Vater immer. Gessler hat sicher eins. Gessler geht nicht zu Fuß, dieser Gessler. Auf dem Weg frage ich noch einmal. Vater, wer ist Gessler? Ein Landvogt, antwortet er. Und was ist das, ein Landvogt? Nun, das ist ein Vertreter des Königs. Und was ist das schon wieder? Der steht an der Stelle des Königs, wenn der König nicht da ist. Wo ist er denn? Der König wohnt in einer Stadt, in Wien. Wo ist das? Weit weg von hier, sehr weit weg. Da musst du über die Berge und dann noch wochenlang immer weitergehen. Wien muss eine sehr große Stadt sein. Was das wohl ist, eine sehr große Stadt? Ich kenne nur Altdorf und sehr groß ist das, glaube ich, nicht. Ich will mehr wissen. Nach einer kurzen Pause frage ich weiter. Wie kann einer unser Herr sein, der so weit weg wohnt? Mein Vater sieht mich an und lächelt. Gute Frage, mein Sohn. Dann erzählt er mir die ganze Geschichte. Vor vielen Jahren lebten die Leute hier in den Talschaften Uri, Schwyz und Unterwalden, frei und in Frieden. Das war ein schönes Leben. War das, als du noch klein warst? Nein, nein. Viel früher. Das ist schon sehr lange her. Der Großvater? Nein, auch der nicht. Vielleicht zu Zeiten seines Großvaters. Aber lass mich weiter erzählen. Von einem Moment auf den anderen war es mit dem schönen Leben vorbei. Der Kaiser von Österreich wollte ein größeres Reich haben. Die drei Schweizer Talschaften lagen in der Nähe. Und er hat sie sich genommen. Ach so, so einfach ist das. Was einer will, das nimmt er sich. Dann schickte er seine Leute zu uns. Und sein Vertreter war ihr Chef. Das ist heute der Gessler. Und was macht so ein Vertreter? Er zieht die Steuern ein, sorgt für Ordnung. Ach so, aber dir gefällt der Gessler nicht? Macht er seine Sache nicht gut? Doch, aber er ist ein schlechter Mensch. Viele Menschen hier müssen leiden, weil er böse und ungerecht ist. Und darum... Darum was? Und darum will Großvater mit Werner und diesem Melchtal die anderen Männer treffen? Ja, aber woher weißt du das? Hast du wieder am Fenster gestanden, als ich mit den Männern gesprochen habe? Was soll ich sagen? Ja, Vater. Aber er wird nicht böse. Da frage ich weiter. Was haben sie denn da im Wald gemacht, diese Männer? Das weiß ich nicht. Darum gehen wir ja nach Altdorf. Ich weiß nur, was sie tun wollen. Was denn? Sie wollen einen Schwur ablegen. Die drei Kantone, Uri, Schwyz und Unterwalden, wollen sich zusammentun und sich gegen den Tyrannen wehren. Ja, aber auf dem Weg treffen wir einen Mann. Er grüßt meinen Vater und sagt ihm, dass in Altdorf alles ruhig ist. Dann sagt er noch, grüß auch den Hut und geht weiter. Vater, was ist das für ein Hut? Was? Frag mich nicht. Der Peter ist manchmal nicht ganz beieinander.